Laut der südkoreanischen Internetzeitung Jeju Shibo veranstalteten am 21. März die Vertreter der südkoreanischen Organisationen verschiedener Kreise im Gesellschaftshaus der Chondoisten in Seoul die Nationale Versammlung der Bürger für die Gründung einer demokratischen friedlichen Regierung und die große Reform. In der Versammlung wurden die Erfolge der außerordentlichen Volksaktion für den Rücktritt der Parkune-Regierung bilanziert, die die Bewegung für den Rücktritt der Parkune-Regierung leitete und die Sache, die den Organisationen verschiedener Kreise und den Bürgern die entsprechende Maßnahme zur Präsidentenwahl im Mai und die Aktionsrichtung für den Aufbau einer neuen Gesellschaft nach der Wahl stellt, diskutiert. In der Versammlung wurde beschlossen, auf der Grundlage der breiten Beratung über die Richtung Südkoreas nach dem Rücktritt von Park Geun-hye die Nationale Versammlung der Bürger für die Gründung einer demokratischen friedlichen Regierung und die große Reform, eine neue Organisation der Bewegung der Bürger zu organisieren, die Kräfte der Bürgergesellschaft zu vereinigen und dadurch die Tätigkeiten für den Aufbau einer neuen Gesellschaft wie die Beseitigung der Missstände und die Gründung einer demokratischen friedlichen Regierung aktiv zu entfalten. In der Versammlung wurde die Resolution veröffentlicht. Die Teilnehmer an der Versammlung äußerten ihren Willen, am 1. April auf dem Gangnam-Platz in Seoul die Gründung der Nationalen Versammlung der Bürger offiziell bekannt zu machen und die Massentätigkeiten für die Beseitigung der Missstände, die Gründung einer demokratischen und friedlichen Regierung und die Vollendung der Kerzenlichtrevolution zu entfalten.